Vor 67 Jahren entfesselten die US-Imperialisten auf der koreanischen Halbinsel einen Aggressionskrieg gegen die DVJK. Im Zusammenhang damit brachte die Zeitung Rodong-Sinmun am 25. Juni einen Leitartikel mit dem Titel »Die Machenschaften der USA zur Auslösung eines Atomkrieges gegen den Norden entschieden vereiteln«. Darin wurde unterstrichen, der glänzende Sieg im dreijährigen harten vaterländischen Befreiungskrieg sei ein Sieg der eigenschöpferischen Militärideen und Strategie und der hervorragenden Führungsfähigkeit von Präsidenten Kim Il-sung, dem stets siegreichen eisernen Heerführer, sowie ein Sieg vom heroischen Geist der Armee und des Volkes der DVJK für die Verteidigung des Vaterlandes gewesen, die für Partei, Staatsführer und kostbares Vaterland aufopferungsvoll gekämpft hätten. Genosse Kim Jong-un, der mit genialer militärischer Weisheit und eiserner Courage den Weg der Nation erhelle, sei ein unvergleichlicher Songun-Heerführer und glänzender Leitstern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes. Alle sollen im festen Zusammenschluss um das Banner von Songun die Umtriebe der USA und ihrer Handlanger zur Entfesselung eines neuen Krieges entschieden vereiteln und die historische Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes schnellst verwirklichen.